Laut lesen und lernen. Das ist das Zimmer von Rolf. Meine Wohnung hat keinen Balkon. Wir wohnen auf dem Land. Wir wohnen in der Stadt. Wie findest du die Wohnung? Wie finden Sie die Wohnung? Den Flur finde ich zu klein.